halt weniger arbeiten und dass wir mehr Freizeit haben und mehr Geld natürlich, das ist klar. Radio im Jahre 2004 im Café Schönbrunn, Volkspark Friedrichshain, umsonst und draußen die Sonne scheint. Kommt vorbei, mein Name ist Marion Pinkpank und ich bin jetzt umgeben von zwei hervorragenden Männern, die in der letzten Stunde für den Sound gesorgt haben, und zwar von den Wainomi Brothers aus Jena. Einmal der Roback Vrumme, richtig ausgesprochen? Roback Vrumme. Sehr schön. Monkey Mafia ist ein bisschen einfacher. Ja, das ist einfacher, ja. Sag mal, ihr wolltet überhaupt nicht aufhören. Ich muss mal pinkeln. Geh pinkeln. Ja, nimm die Wodkaflasche einfach mit und ich mach das mit dem Monkey hier einfach alleine. Ihr seid das erste Mal hier beim Fritz Love Radio gewesen, aufgelegt. Wie war's denn? Es war wunderschön, wunderschön. Also, was soll ich sagen? Wahnsinn. Also, als uns vorhin unbekannte Person eine Flasche Wodka vorbeigebracht hat, man hört es, wir sind Wodka infiziert. Aber es hat sich ja selbst bei mir rumgesprochen, dass ihr dem Wodka nicht ganz abgeneigt seid. Wie habt ihr denn die letzte Nacht überstanden? Wo wart ihr? Wir waren bei Electric Kingdom Party und haben da aufgelegt und dann sind wir halt ins Hotel. Nee, wir waren noch bei der Peepish Party im WMF. Ja, aber vor der Electric Kingdom Party, sind wir beide simultan krank geworden. Ja, genau. Ja. Und deshalb, Wodka hilft ja dann doch mal. Ja, genau, das desinfiziert. Bleibt ihr noch hier oder legt ihr heute noch irgendwo anders auf? Nein, wir bleiben noch eine Weile hier und fahren dann irgendwie um 4 nach Hause. Nach Jena. Ja, nach Jena. Jena. Familie, also angehende Familie, vielleicht irgendwann mal. Liebende. Das war jetzt kleiner Dr. Motte. Ja, Love Rules und so weiter. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß. Dankeschön, dass ihr hier wart. Danke. Vielleicht bis ins nächste Jahr, bis zum nächsten Jahr. Bleibt bei euch. Ja, bleiben bei uns. Und hier geht's jetzt weiter im Fritz Love Radio, wo ihr natürlich vorbeikommen könnt im Volkspark Friedrichshain. Umsonst draußen bis 20 Uhr. Jetzt für euch live an den Decks, Ewan Pearson. Bitteschön. We'll be right back. Thank you. your face. You said you felt it all along, so I'm gonna do it just like that. You really feel my song? I'm gonna do it. Turn the volume up. I like the music strong. Just like that. Just like that. Just like that. Just like that. Like that. Just like that.